Medizin gehörte zusammen wie eine Familie. Oder lass es dir sagen, ich steh zu dir wie vor all den Jahren. Du bist wie ein Bruder für mich, deine Gefühle zeigen mir dein wahres Gesicht. Zusammen sind wir stark, ich steh zu dir Tag für Tag. Zusammen sind wir stark, ich steh zu dir, Tag für Tag.